Ein deutsches Märchen. Der Kürbisriese. Einige Szenen des nachfolgenden Videos sind möglicherweise nicht für Kinder unter 13 Jahren geeignet. Es war einmal, als die Märchen, von denen wir sprechen, in der Welt unter uns existierten, das Königreich Kolossia. Im Osten des Königreichs lebte ein Kürbisriese. Der Kürbisriese war der größte und berüchtigste Gigant, den es je gegeben hatte. Nun, die Leute wussten nicht, dass viele Obst- und Gemüsesorten und Kartoffeln ihre Grundnahrungsmittel waren. Obwohl sie lecker waren, verursachten die übermäßigen Kohlenhydrate in Kartoffeln und die mangelnde Bewegung, dass die Bevölkerung dick wurde. Dies wurde zu einer perfekten Gelegenheit für den Kürbisriesen, der die dicken Kinder im Auge behielt, sie gefangen nahm und zu seinen Dienern machte. Komm schon, komm rein. Du willst doch nicht, dass der Kürbisriese dich kriegt, oder? Ich komme, Papa. Dies versetzte alle in Kolossia in Angst, besonders den König Rainer, dessen Tochter Diana, wie die anderen Kinder von Kolossia, ziemlich dick war. Die Prinzessin solle immer zwei Zauberer um sich haben, beschützt sie jederzeit und sendet eine Nachricht an die Menschen, dass der, der den Kürbisriesen erfolgreich besiegen wird, zum edlen Ritter geschlagen wird. Na klar, Sir. Die Prinzessin durfte den Palast nie verlassen und wurde immer von zwei Wächterzauberern bewacht. In der Zwischenzeit wurde die Botschaft an die Menschen weitergegeben, welche vom König zum Ritter geschlagen werden wollten. Aber egal wie eifrig und ehrgeizig sie waren, sie konnten nicht einmal einen Stock gerade halten, wenn sie nur an den Riesen dachten. Im Osten des Königreichs lebte ein armer Bauer Patroklus mit seiner Frau Daphne und ihrem Sohn Enas. Sie besaßen viel Land in der Nähe des unterirdischen Verstecks des Kürbisriesen, auf dem sie Kartoffeln anbauten. Aeneas war ebenso wie die Prinzessin ziemlich dick. Die Familie gab den größten Teil ihres Geldes aus, um seinen großen Appetit zu stillen und hatte nicht viel Essen für sich selbst übrig. Mein Liebster, was sollen wir wegen des Geldes machen? Mach dir keine Sorgen, meine Liebste. Ich werde einen Weg finden. Eines Tages, als Patroklus und Aeneas auf dem Feld waren und Kartoffeln ausgruben, begann die Erde vor ihnen heftig zu zittern. Oh wei, es ist der Kürbisriese. Lauf! Nein, Vater, ich kann nicht. Ich bin zu erschöpft. Oh, mein Sohn, dann geh hinter mich, schnell! Aeneas ging und duckte sich hinter seinen Vater, aber es war vergebens, denn es war, als würde er sich hinter einer schmalen Stange verstecken. Die Erde bebte bei jedem Schritt, den der Kürbisriese machte, als er dem armen Mann und seinem Sohn näher kam. Was tun wir jetzt? Besorgt und verängstigt sah sich Patroklus um, als der Kürbisriese näher auf sie zukam. Er hob eine Kartoffel auf und warf sie dem Kürbisriesen zu. Die Kartoffel flog direkt in den Mund des Riesen. Es tut mir leid, ich kann nicht rennen, Vater. Es ist okay, mein Sohn. Ich liebe dich. In diesem Moment fiel der Riese mit einem riesigen Knall vor ihn nieder. Sie wussten nicht, dass Kartoffeln wie ein Zaubertrank bei dem Riesen wirken, der ihn in einen ewigen Schlaf schickte. Was? Hä? Es ist ein Wunder. Die Engel haben uns gesegnet. Daphne rannte heraus und umarmte ihren Mann und ihren Sohn, als sie sah, dass es ihnen gut ging. Oh, ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Aber was machen wir mit diesem Riesen auf unserem Feld? Gerade als sie das sagte, löste sich der Kürbisriese in eine Wolke aus funkelndem Staub auf und hinterließ nur ein paar Samen, die sich auf dem Feld verteilten, als der Riese sich auflöste. Das Königreich freute sich über die wundervollen Neuigkeiten und alle waren glücklich, besonders König Rainer. Das ist fantastisch! Meine geliebte Diana, die Zauberer müssen dich von nun an nicht mehr die ganze Zeit begleiten. Du kannst nun sicher durch das Königreich gehen. Inmitten all seines Glücks und seiner Aufregung vergaß der König, den armen Bauern zum Ritter zu schlagen, den das ziemlich verletzte. Auch Daphne vergaf das. Annis hingegen dachte nicht viel darüber nach. Nach der furchtbaren Begegnung mit dem Kürbisriesen beschloss Annis, fitter zu werden, gesunde Lebensmittel wie Blattgemüse und Obst zu essen, Eier in einem angemessenen Verhältnis und auf ungesundes Essen zu verzichten. Er begann regelmäßig zu trainieren und nach nur einigen Monaten, als Frühling geworden war, war er fitter geworden und hatte an Gewicht verloren. Eines Tages, als Annis auf dem Kartoffelfeld trainierte, bemerkte er, dass Weinreben über das Feld wuchsen. Vater, das sieht komisch aus. Überall wachsen Weinreben. Ja, ich frage mich auch, was das ist. Das müssen einige wilde Pflanzen sein. Hey, kümmere dich nicht darum. Sie ignorierten die Reben und gingen ihrem Tag nach. Am nächsten Morgen, als sie auf das Feld gingen, sahen sie, dass es mit riesigen Kürbissen bedeckt war. Oh nein, ein Kürbisriese war schon schlecht für uns. Aber jetzt gibt es eine ganze Armee. Der Anblick der Kartoffelfelder, die mit riesigen Kürbissen bedeckt waren, versetzte die Menschen in Kolossia in Angst und Schrecken. Aber das Fehlen von gruseligen Gesichtern und Bewegungen beruhigte die Menschen im Laufe der Zeit. Jetzt, obwohl Annis aufgehört hatte, ungesund zu essen, konnte er seiner Kindheitsgewohnheit nicht mehr widerstehen. Er musste fast alles probieren und fragte sich, wie der Kürbis wohl schmecken würde. Ich bin so verleitet, den Kürbis zu probieren. Später an diesem Tag, als sein Vater zur Arbeit gegangen war, ging Annis aufs Feld, schnitt ein Stück Kürbis ab und nahm einen Bissen. Oh, das ist so gut! Er nahm Biss für Biss und verschlang so bald einen ganzen Kürbis. Das war köstlich. Ich muss meiner Mutter sagen, dass sie es auch versuchen soll. Mutter, ich habe ein bisschen von dem Kürbis gegessen. Es war so lecker. Du solltest es auch versuchen. Was? Du weißt, dass es nicht gut ist, seltsame Dinge zu essen. Du könntest sehr krank werden. Ich weiß, Mutter, aber ich konnte nicht widerstehen. Oh, mein Sohn, wie konntest du das tun? Was ist, wenn dir was passiert? Mach dir keine Sorgen, ich fühle mich gut. Als Patroklus an diesem Abend nach Hause kam, war er schockiert, von dem Vorfall zu hören. Oh, Vater, lass dich davon nicht beunruhigen. Ich bin okay und du solltest es auch versuchen. Die Kürbisse sind wirklich köstlich. Patroklus dachte ein paar Momente darüber nach und seit die Kürbisse anstelle der Kartoffeln gewachsen waren, waren sie extrem hungrig. Und so beschloss er, es zu versuchen. In diesem Moment sagte Daphne, ich könnte den Kürbis einige Zeit in heißem Wasser schmoren lassen. Großartig! Sie saßen und aßen den geschmorten Kürbis und als sie den ersten Bissen nahmen, strahlten ihre Gesichter. Das ist so gut! Ich hatte nicht erwartet, dass das so lecker ist. In den nächsten Tagen beschloss Daphne, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Sie mischte einige Zutaten wie Milch, Eier, Zucker und Gewürze unter den Kürbis und legte das Gemisch zusammen mit Blätterteig zum Backen in den Ofen. Sie hatten noch nie in ihrem Leben so etwas Exquisites probiert. Alle waren begeistert. Sie ernteten die anderen Kürbisse und lagerten sie im Keller. Und Daphne backte jeden Tag köstliche Kürbiskuchen, die sie glücklich verspeisten. Eines Tages, als der König am Bauernhaus vorbeikam, konnte er das wunderbare Aroma des Kürbiskuchens riechen und hielt den Wagen sofort an. Geh und finde heraus, woher dieser Duft kommt. Es riecht unglaublich. Als der Knappe zurückkam, sagte er, Oh, oh, oh, die Frau des Bauern backt diese Riesenkürbisse. Was? Bring mir einen, jetzt sofort. Der Knappe holte sich einen Kuchen und wartete, nachdem er probiert hatte, einige Minuten. Der König wollte den Kuchen auch unbedingt probieren, nahm ein Bissen und war sofort fasziniert. Das ist aber fabelhaft. Rufe den Bauern und seine Familie zu mir. Patroklus wurde zum König gebracht, zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn, die ziemlich nervös waren. Der Kuchen ist fantastisch. Ich werde dich belohnen und dich zum Ritter schlagen. Aber sage mir zuerst, wie du diesen wunderbaren Kuchen gemacht hast. Patroklus erzählte alles, was passiert war und wie sie die Riesenkürbisse bekamen und daraus Kuchen backten. Oh, du edler und mutiger Mann. Ich hatte ganz vergessen, dich zum Ritter zu schlagen. Der König schlug den begeisterten Bauern anmutig zum Ritter. Patroklus, Daphne und Aeneas wurden wichtige Mitglieder der königlichen Versammlung. Vor allem Aeneas, der dem König seine gesunde und ausgewogene Ernährung erklärt hatte, die nicht nur aus Kartoffeln, sondern auch aus viel Obst und Gemüse bestand. Bald befahl der König allen im Königreich, sich gesund und ausgewogen zu ernähren, einschließlich seiner eigenen Tochter. Und nach einiger Zeit sank die Zahl der dicken Menschen. Sie wurden alle sportlicher und das Königreich Kolossia wurde schon bald als das gesündeste in der ganzen Welt bekannt.